jagen die Monotonie. Wir hören ein Singen im Raum. Der Mond scheint auf unseren Traum. Wir waren so weit wie noch nie. So weit wie noch nie. So weit wie noch nie. Wir hören ein Singen im Raum. Singen im Raum. Singen im Raum. Wir jagen die Monotonie. Monotonie. Monotonie. Wir hören ein Singen im Raum. Der Mond scheint auf unseren Traum. Wir waren so weit wie noch nie. So weit wie noch nie.